Fuck, Mann! Scheiß Wecke! Boah, guten Morgen, Mann. Hey, Digga, was geht? Boah, gestern war übel, Alter. Ich bin auch jetzt fett von. Boah, hey, ich sag's dir, ich bin auch nicht ganz fit, aber ich nehme meine EP jetzt auf, Alter. Was hast du halt vor, Mann? Oh, fuck, du Wichser, du chillst. Das ist eine Boof durch die Gegend, Mann. Ich geh jetzt zum Arbeiten, Alter. Schreinerei. Doch, Mann, Schreinerei, schön Schränke zusammen, Küche bauen, ne? Boah, das ist stressig. Hey, dann kannst du gar nicht dabei sein, wenn ich das Teil aufnehme. Ist nee, doch kacke, aber Mann. Hey, ich check heute eine Mittagspause, glaub einfach mal vorbei. Hau mal rein und stell dich mal ordentlich vor. Okay, was geht ab? Check das aus. Hallo, ich bin Saikon. Manche kennen mich aus MySpace als den einen von Mecca oder aus der Ulmer Zeitung. Von diversen Auftritten, wo ich mal das Mic rockte. Jetzt setz ich mir zum Ziel, das ganze Land mit Rap begeistern. Ich komm aus einer Kleinstadt, nee, Esslingen bei Stuttgart. Ich weiß nur, als ich mit meinem ersten Track kam und jeder dann geguckt hat. Fuck, sorry, Alter, ich hab meinen Schlüssel vergessen, mach weiter. Du Idiot, Mann. Das war 2003, jetzt ist 2008. Ich seh, die Zeit zieht vorbei und niemand hätte mir das so getraut, dass ich eines Tages rauskomm aus dem Jugendhaus. Direkt auf die Plattenteller, direkt auf dein Discman. So laut auf deinen Boxen, dass du Tag der Einzelnen mitzählst. Ich bin jetzt hier, um meine Meinung in den Text zu fassen. Ich will nicht battlen, ich will, dass Leute meine Texte raffen. Wir haben Sessions geschoben, bei denen wir nicht vier Nächte schliefen. Nach dieser EP nennen mich Leute jetzt das Rap-Genie. Das ist wie Ecstasy, Flash auf Part 1. Ich bin begeistert von der Scheiße und das seit Tag 1. Jetzt ist erst Tag 3 des Monats und ich weiß, dass ich mich auf eine Art steige, die ihr nicht von mir erwartet. Ich sehe am Horizont Stars und ich geh weiter meinen Weg bis in die Bollywood-Charts. Es ist meine Attitüde immer gegen den Strom und Mecca-Rap hat mich verdorben, weil ich eben nur Flows im Kopf hab, seit ich mit den Jungs chill. Seh in meinem Kopf nur Unsinn, Rap spiegelt das wieder. Leute fragen sich, ob ich dumm bin. Nein. Ich kann euch beruhigen, ich geh mit Vorsicht voran. Und jeder Text, den ich euch vorlese, ist mit Vorsicht zu behandeln. Yeah, check this aus, gleich der nächste Track.